Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 38. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Gott segne dieses Wort. Absolut nichts. In diesem Bibelvers hier aus dem Römerbrief, dieses wunderbare Bibelvers, lernen wir mehr, dass absolut nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Und wichtig ist zu verstehen, dass wir verstehen, dass es eben unser Jesus Christus ist, durch das, was er getan hat, für uns am Kreuz, dass er für unsere Sünden gestorben ist und durch seinen Tod und seine Wiederauferstehung alles Sünde, Tod und Teufel ein für alle Mal besiegt hat und alles Böse ein für alle Mal besiegt hat. Und wenn wir das verstehen, dass Jesus Christus als Gott im Fleische all dieses für uns getan hat, verstehen wir, dass wir zu ihm kommen als reuige Sünder, dass wir uns abwenden von der Sünde und der Heilige Geist in unsere Herzen kommt und in und uns durch uns wirkt, dass wir eben diese Wahrheit nicht nur wahrnehmen können, sondern auch wahrnehmen sollen, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Ja, all diese Beispiele, Tod noch Leben, Engel noch Mächte, ja, gefallene Engel, wie auch immer, unsere Ängste, ja, unsere eigenen Gefühle für die Gegenwart und Zukunftssorgen, ja, das sind also Sachen, die wir haben tagtäglich als Menschen, ja, egal wer wir sind. Ja, wir sorgen uns um dies und das, aber wir müssen uns nicht über Sachen sorgen, wie zum Beispiel, dass wir unsere Erlösung verlieren können, als Beispiel, wenn das jemand lehrt, dann muss man wirklich sagen, dann beten wir für Menschen, die sowas lehren oder anderen Leuten mitteilen. Denn die Bibel sagt uns das nicht. Ja, also manche Leute legen die Bibel aus oder manche Theologie kommt da und sagt dies und jenes. Aber man muss sich manchmal fragen, wo überhaupt unser Jesus Christus da irgendwie in den Herzen anderer Menschen wirkt. Wir wissen das nicht. Gott weiß, kennt die Herzen aller Menschen. Also wenn wir zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder und eine persönliche Beziehung eingehen, sind wir durch den Heiligen Geist ein für alle Mal mit Jesus verbunden, bis in alle Ewigkeit unserer persönlichen Beziehung. Und absolut nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Ja, und das ist wichtig zu verstehen. Und ja, das macht uns Mut eben, dass Jesus Christus unser persönlicher Gott ist und uns hilft. Und er kennt ja unsere Ängste und unsere Sorgen und er kennt uns ja besser, als wir uns kennen, ja, als Menschen. Wir denken vielleicht, wir kennen oder wir wissen etwas, aber eigentlich wissen wir nichts. Wir wissen sehr, sehr wenig, aber wir wissen durch die Bibel, dass eben Gott uns liebt und das bleibt auch so. In unserer persönlichen Beziehung hilft unser Jesus Christus uns zu wachsen durch sein Wort. Und ja, das macht uns Mut und stärkt uns, besonders in Zeiten, in schwierigen Zeiten, aber zu allen Zeiten. Und das ist die Einladung hier, dass wir zeitlebens in Gottes Wort bleiben, in der Bibel und all diese Wahrheiten ja, zu Herzen nehmen und der Heilige Geist uns weiterleitet in seinem Wort in der Bibel und dass wir auch anderen Menschen all dieses ja auch mitteilen und auch Auskunft geben, wenn der Heilige Geist uns in die Richtung leitet. In einer Kraft können wir das auch nicht tun. Das tut unser Jesus Christus. Also macht mal eine Liste, wie gesagt, mit Versen. Das habe ich das schon gesagt und das ist bestimmt einer dieser Bibelverse, wo ihr dann macht ihr die Top 10, ja, die Top 20, Top 30, ist bestimmt hier, also von, macht mal eure Favoritenliste von Bibelversen und dieser hier ist bestimmt ein ganz guter, den ihr nehmen könnt. Lieber Jesus, wir danken dir, dass absolut nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Du hast uns Menschen so geliebt, dass du gestorben bist für uns am Kreuz und wieder auferstanden bist. Und alles Leid, was wir als Menschen erfahren, Sünde, Leid, Tod, Teufel, alles Böse besiegt hast, bis in alle Ewigkeit. Und dafür sind wir dir dankbar. Ja? Wir haben zwar noch mit unserer Sündhaftigkeit noch zu tun, in und durch uns, in uns selber, in unserem, weil wir geborene Sünder sind, ja? Aber du hilfst uns, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und dass wir uns mehr und mehr abwenden von der Sünde und den falschen Versprechungen der Welt, der falschen Versprechungen des Teufels. Wir wissen das auch, dass du selber den Teufel schon besiegt hast, in Matthäus-Evangelium Kapitel 4 und Lukas-Evangelium 4 am Anfang die Versuchung Christus, da, dass du schon den Teufel besiegt hast. Da. Wir danken dir für all das, dass du uns liebst, egal was passiert. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.